Kundgabe 211. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1937. Warnung. Liebe des Heilands. In einer stillen Stunde wirst du die Gnade des Herrn erleben, der dir seinen Willen kundtun und dir dein ferneres Wirken zuteilen wird. Liebes Kind, sei immer bedacht darauf, dass dein Herz rein bleibe. Denn nur dann wird dir die Kraft werden, deiner Pflicht auf Erden nachkommen zu können mit allem Eifer. Wenn dich der Vater warnet, dann stehst du vor einer Klippe. Und in gerechtem Denken suche dann, dich selbst zu erkennen und sei bemüht, an dir zu arbeiten, dass du fehlerfrei deinem Schöpfer vor Augen treten kannst, um in Reinheit zu empfangen klare, reine Worte der Wahrheit. In diesem Leben begeht ein jeder den großen Fehler, dass er sich dem Heiland so wenig anvertraut, der ihm doch seine ganze Liebe geben möchte, der ihn betreuen und recht führen möchte durch das ganze Erdenleben. Wer sich die Liebe des Heilands erfleht, geht ja mit ihm zusammen den weiten Weg durch das Erdental. Ist dieses Bewusstsein nicht überaus beseligend? Gibt es etwas Schöneres, als geleitet von ihm die Klippen des Lebens zu umgehen? Unterbrechung.